Jahre der Freude und des Leids, an Liebeslust und Schmerz kein Geiz. Doch all dies Leid soll später unserer Liebe Nahrung sein. Wir fanden stets den Weg zurück, war selbstverständlich dieses Glück. Doch sahen wir nicht, wie dieser Sturm aufs offene Meer austreibt. Jetzt speist du Feuer, es rührt mich nicht, nicht mal ein schmerzvollstes Gesicht. Hey, totes Herz, wie krank, wie grausam kannst du Scheusal sein? Der Vorwurf dröhnt mir in den Ohren, doch dieser Kampf scheint mir verloren. In mir nicht Wut, nicht Glut, kein Feuer, was mich vorwärts treibt. Der erste Frühlingstag im März brach uns zum letzten Mal das Herz. Wir liegen Arm in Arm, wann hörst du endlich auf zu weinen? Komm, heb dein Köpfchen von den Knien und lass die Donnerhexen ziehen. Hoffnung, Tod sei Neubeginn und mein Verlust sei dir Gewinn und mein Verlust sei dir Gewinn. Zwei Wochen später waren es dann, brach auch die letzte Welt zusammen. Mein Freund, es ist so weit, es wurde hier die längste Zeit. Nur deine Seele schwarz geschmiert, hast auch noch alles ausprobiert. Ein Wunder, wie heute noch dein Körper aus den Löchern kroch. Komm, pack dich weg, das Maß ist voll. Zu Berge staut sich auf der Groll. Kannst noch in Frieden gehen, bevor der Freunde Köpfe rollen. Bevor dir noch die Luft ausgeht, geschnatter dir dein Selbst verdreht. Dich noch der Mist zerfrisst, du Mutter Herz und Kind vergisst, die alles Leben niederbrennt, weil man es nicht beim Namen nennt, weil man es nicht beim wahren Namen nennt. Komm, heb den Kopf jetzt von den Knien, es gilt das große Schwert zu ziehen, der Hoffnung Tod sei Neubeginn. Großer Verlust, mir Hauptgewinn, großer Verlust, mir Hauptgewinn, großer Verlust, mir Hauptgewinn, großer Verlust, mir Hauptgewinn.